Das dreht sich alles nicht im Kreis, das ist nur der Wind, der dich in den Wahnsinn treibt, dich aufreibt, wie ein Sandkorn in den Fängen der Zeit. Das hab ich alles schon gesehen, passiert's jetzt noch einmal, tut es wieder so weh. Ich versuch einfach, dieses Mal nicht hinzusehen. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr. Ich will keine Winter mehr. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr. Ich will keine Winter mehr. Und jeder Atemzug hängt am seidenen Pfad. Nur so lang, bis wir da sind. Dem roten Faden, nur so lang, bis wir da sind. Was bleibt mir übrig? Ich kann das nicht ignorieren. Der Schein trügt nicht, ich darf nicht die Kontrolle verlieren. Irgendwas muss mich doch aus dieser Leere führen. Ich lauf meinen Spuren hinterher. Vielleicht kommt dann kein Winter mehr. Ich lauf meinen Spuren hinterher. Ich will keine Winter mehr. Und jeder Atemzug hängt am seidenen Faden. Nur so lang, bis wir da. Alles hängt am seidenen Faden und wird gelenkt vom seidenen Faden. Und jeder Atemzug Winter mehr. Ich will keine Winter mehr. Ich will keine Winter mehr.